Kapitel 12. Schnell fährt Max durch den Park. Er macht sich große Sorgen um Jannik. Auf dem Weg hat er noch zweimal bei ihm angerufen, aber er hat ihn wieder nicht erreicht. Was ist nur los mit ihm? Denkt Max. Sonst geht er immer ans Handy. Na ja, wenn er nicht gerade Musik hört. Aber jetzt hört er doch sicher keine Musik, oder? Max' Angst wird immer größer. Hoffentlich ist ihm nichts passiert, denkt er. Warum bin ich nicht mitgefahren? Warum haben wir... Plötzlich steht ein großer Mann vor ihm auf dem Weg. Max will bremsen, aber er schafft es nicht mehr. Er fährt in die Wiese und fällt mit dem Rad um. Der Mann läuft zu ihm. »Ist was passiert?« fragt er. »Haben Sie sich verletzt?« Der Mann schaltet eine Taschenlampe an. Max muss die Augen schließen, so hell ist das Licht. »Nein, das glaube ich nicht!« ruft der Mann. »Herr Bernheimer!« »Max! Also das ist ja ein dicker Hund! Was machst du denn schon wieder hier draußen?« »Bitte, bitte! Sie müssen mir helfen!« sagt Max. »Jannik hat die Statue kaputt gemacht. Und da war Rauschgift drin. Und dann ist er nochmal zu dem alten Haus gefahren. Und da sind zwei Drogendealer. Und Jannik geht nicht mehr ans Handy. Und ich weiß nicht, was ich machen soll.« Alois Bernheimer ist schon seit 24 Jahren bei der Polizei. Er hat viel Erfahrung mit Menschen und er hört, das hier ist kein Spaß. Keine dumme Jungengeschichte. Max hat wirklich große Angst. Deshalb fragt er jetzt sehr ruhig und freundlich. Drogendealer? Woher weißt du denn das? Jannik hat mir doch das Foto geschickt. Das Foto mit den beiden Männern drauf. Ein Foto? Welches Foto? Warten Sie, ich habe es hier, sagt Max und holt sein Handy aus der Tasche. Schnell öffnet er das Foto und zeigt es dem Polizisten. Herr Bernheimer nimmt das Handy und sieht das Foto an. Geht das auch größer? Max zoomt in das Bild. Jetzt kann man den Tisch, die Statuen und Uwe gut sehen. Den da kenne ich nicht, sagt Herr Bernheimer. Und wie sieht der andere aus? Max holt den anderen Mann ins Bild. Himmel noch mal, ruft der Polizist. Das ist ja Sven Demmler. Ja, sagt Max. Sven, so heißt er. Aber Alois Bernheimer hört ihm schon nicht mehr zu. Er nimmt sein Funkgerät und spricht hinein. P12 an Zentrale, hier P12 an Zentrale. Hier Zentrale, bitte sprechen Sie. UK 217, vier Mann für Eichenweg 22. Ich warte auf der Straße. UK 217. Eichenweg 22. Verstanden. Herr Bernheimer steckt das Funkgerät wieder in die Tasche. Was heißt UK 217? Fragt Max. Das heißt, dass es jetzt gleich sehr gefährlich wird.